Heute machen mehr Mädchen als Jungen Abitur und ohne Schulabschluss gehen viel mehr Jungen als Mädchen ab. Also man muss sagen, die Jungen stehen an den Schulen heute deutlich schlechter da als die Mädchen. Brauchen wir in dieser Situation eine spezielle Förderung für die Jungen? Das wird heute bei einer Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiert, unter anderem von dem Salzburger Erziehungswissenschaftler Professor Edgar Forster, und der ist jetzt hier bei uns im Studio. Herr Forster, Sie sagen, die Debatte über die schlechteren Schulleistungen der Jungs, die wird von zwei Botschaften bestimmt. Männer sind in Not und schuld daran sind die Frauen und der Feminismus. Wer sagt denn sowas? Das ist eigentlich kein, ja, schönen Nachmittag zuerst einmal. Das ist eigentlich kein jungen Benachteiligungsdiskurs, sondern zunächst gibt es einen längeren Diskurs über die Männlichkeitskrise. Männer sind in der Not, sie sind in der Krise, die Frauen sind stark geworden. Das ist ein medialer Diskurs, der sich so nicht im Alltag widerspiegelt. Und Sie meinen jetzt, der wird auf die Jungen abgebildet, dieser Männlichkeitsdiskurs? Der Jungendiskurs kommt etwas aus einer anderen Ecke. Der hat vor allem mit diesen internationalen Schulleistungstests zu tun. Mit PISA kennen wir das. Aber man muss, glaube ich, vorab, bevor wir diese Diskussion führen, zunächst einmal festhalten, es sind nicht die Jungen, es sind wenige Jungen, es gibt viele sehr gute Jungen, viele Jungen machen kein Problem und es gibt Studien, die zeigen, dass 80% aller Jungen sich sehr wohl fühlen und durchaus gerne zur Schule gehen. In einigen Bereichen gibt es aber diese Probleme und man muss ja auch fragen, gibt es heute eine Benachteiligung von Jungen, zum Beispiel an den Grundschulen, wo wir 80-100% Lehrerinnen haben an den europäischen Schulen? Ein Kollege von Ihnen, Jürgen Budde, forscht an der Universität Hamburg und der ist zu der Beobachtung gekommen, Jungen würden bei gleicher Schulleistung oft schlechtere Noten bekommen, weil sozusagen ihr Sozialverhalten mitbewertet wird. Ja, die sind laut, passen sich nicht so gut ein und das fließt in die Noten mit ein. Das wäre doch eine Benachteiligung. Was stimmt und was an diesem Diskurs neu ist, dass das Geschlecht eine große Rolle spielt bei der Beurteilung in der Schule überhaupt, bei Schulerfahrungen. Das ist etwas, was erst durch den jungen Diskurs im Grunde in das Licht der Öffentlichkeit gerückt ist. Das sagen ja Frauen, Feministinnen schon sehr, sehr lange. Und jetzt sind wir dort angelangt, näher darauf zu schauen, inwiefern dieses Geschlecht Leistungen zum Beispiel mit beeinflusst. Aber da muss man zunächst einmal sagen, der Benachteiligungsdiskurs, wie wir sagen würden, ist etwas, was sehr unterschiedlich bewertet wird, und zwar deswegen, weil er wieder eine Unterscheidung macht, die so nicht getroffen werden kann, nämlich die Jungen und die Mädchen. Das ist etwas problematisch, weshalb in Australien beispielsweise, wo es diese Debatte gibt, diese Diskussion so nicht geführt wird. Dann muss man hinzufügen, dass es natürlich eine Reihe von Maßnahmen gibt, die versuchen würden, Jungen herauszufordern. Allerdings die Benachteiligung, wenn man sie über den gesamten Lebensverlauf sieht, kann man so nicht annehmen, sondern da zeigt sich, dass die Jungen nach wie vor die Nase vorn haben, spätestens dann mit 25 als junge Männer. Ja, im Beruf stehen die Männer natürlich bis heute deutlich besser da, was ihre Erfolge angeht. Aber wenn wir bei den Jungs bleiben, eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ich habe es gerade angesprochen, die Frauen an den Grundschulen vor allem eben 80-100% an den europäischen Schulen. Der Soziologe Klaus Hurlmann hat deshalb nach einer Männerquote an den Grundschulen gerufen. Dahinter steht ja immer die Überlegung, die Jungs finden keine männlichen Ansprechpartner an den Schulen und das fehlt ihnen eigentlich und deswegen haben sie auch Schwierigkeiten, sich in dieser Institution zurechtzufinden. Was halten Sie denn von einer Männerquote an Grundschulen? Ich halte von einer Männerquote überhaupt nichts. Zum einen muss man sagen, das hat Frau Koch-Briebe heute Vormittag bereits ausgeführt. Bei der Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung? So ist es. Wenn man vergleicht, wie die Schulleistungen sind am Ende der Grundschule, kann man feststellen, dass der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen verschwindend gering ist. Das ist das eine. Zum anderen muss man sagen, dass diese ganze Diskussion über Rollenmodelle, Jungen brauchen männliche Ansprechpartner, insofern problematisch ist, als zum einen nicht ganz klar ist, was sind Rollenmodelle? Mit wem identifizieren sich Jungen überhaupt? Kann man das so eins zu eins auf Lehrer übertragen? In Australien gibt es schöne Ergebnisse, die zeigen, dass Lehrer und Lehrerinnen überhaupt keine Rollenmodelle darstellen, sondern dass Jungen, aber auch Mädchen ganz andere Rollenmodelle wählen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man feststellen kann, dass die Frage der abwesenden Väter, die durch die Lehrer kompensiert werden sollen an Schulen, so nicht zutrifft. Es ist höchst problematisch, ob diese Identifikation überhaupt stattfindet. Ein anderer Punkt, den man immer überlegt bei uns in diesem Diskurs über die Jungs an den Schulen, müsste man die Schulen stärker auf die speziellen Bedürfnisse der Jungs ausrichten. Ja, also da denkt man daran, Jungs brauchen viel Bewegung, heißt es dann immer, Jungs müssen Räume erobern, das gehört irgendwie zu ihrer Rolle, sie müssen Dominanzen ausprobieren, das könnten so spezielle Bedürfnisse von Jungs sein. Was meinen Sie dazu? Sollte man ihnen diese Bedürfnisse erfüllen? Man soll Bedürfnisse von Jungen ansprechen, aber es wäre fatal, dass man im Prinzip Jungen das gibt, was sie eh schon haben, was sie haben wollen. Wir sollen Jungen dazu kriegen, dass sie die demokratische Kultur an der Schule mit weiterentwickeln. Das heißt, wir sollen Jungen lehren, dass sie sexistisches Verhalten zum Beispiel klar zurückweisen, dass sie ihre Homophobie, ihre Angst, nicht als richtiger Junge zu gelten, adressieren. Das heißt, dass sie insgesamt einer demokratischen Kultur mitwirken. Was heißt das adressieren, eine Angst adressieren? Adressieren bedeutet, dass wir sie auffordern sollen, darüber zu sprechen, dass sie sie reflektieren, diese Probleme, die sie haben, aber dass es nicht darum geht, jetzt Jungenprogramme zu erstellen und die Mädchen auszuschließen, das kann nur mit Jungen und Mädchen gemeinsam gehen. Deutschlandradio Kultur. Wir sind im Gespräch mit dem Erziehungswissenschaftler Edgar Forster über die Benachteiligung, die diskutiert wird von Jungen im Bildungssystem. Und Sie haben schon öfter jetzt das Beispiel Australien angesprochen. Da ist man, soweit ich weiß, schon etwas weiter und hat schon erste Modelle ausprobiert, einer jungsorientierten Pädagogik sozusagen. Was wird da ausprobiert? In Australien gibt es diese Debatte seit 20 Jahren. In Australien wird die Debatte heftig geführt. Sie wird ganz stark getragen auch von einer Frauenbewegung, die interessiert daran ist, dass es eine Geschlechterpolitik in den Schulen gibt, die versucht, diese Demokratie weiter zu forcieren. Und daraus ist eine Jungenpädagogik entstanden. Man nennt sie produktive Jungenpädagogik. Und diese Jungenpädagogik hat zum Ziel, Jungen anzusprechen, über ihr Geschlecht, über Männlichkeit zu reflektieren. Und man hat versucht, das in die Lehrerbildung hineinzutragen. Man versucht also, Lehrerinnen und Lehrer darauf hinzuweisen, sie in der Fortbildung letztlich mit, dass sie sich mit ihrem Geschlecht auseinandersetzen. Das ist also das Modell, nicht die Schule wird an die Jungs angepasst, sondern man versucht, die Jungs an eine modernere, aufgeklärtere, auch feministisch mitgeprägte Schule anzupassen? Es geht nicht darum, dass man, wenn Jungen beispielsweise in der Kommunikation Probleme haben, wie es immer heißt, es geht nicht darum, die Schule so zu verändern, dass diese Jungen dann eine Schule vorfinden, die ihren Bedürfnissen entspricht, sondern es geht darum, letztlich zu fragen, was wollen wir haben? Wollen wir, dass sich die Jungen ändern? Ich sage ja, Jungen sollen sich verändern. Wir sind an Geschlechterdemokratie interessiert und das sollen Jungen und sollen auch Lehrer mittragen. Und der einzige Grund, warum man Lehrer in der Schule wirklich forcieren soll, warum wir interessiert sind an Lehrern, das ist, dass sie diese Verantwortung mit übernehmen. Dieses ganze Thema der Benachteiligung von Jungen, das begleitet uns jetzt schon einige Jahre, es taucht immer wieder auf. Was ist denn Ihre Erklärung dafür, warum dieses Thema so eine Karriere macht in unserer Zeit? Es gibt vermutlich mehrere Gründe dafür. Man müsste wahrscheinlich zuletzt jetzt diese ganze Finanzkrise sehen. Man müsste sehen, dass es so etwas wie die Feminisierung der Arbeit gibt. Es gibt tiefgreifende Krisen in der gesamten Gesellschaft, die auch auf Männlichkeitsmodelle abfärben. Und ich vermute, es ist ein Mitgrund, weshalb wir jetzt das Thema Jungen, das Thema Männer mehr in der Öffentlichkeit haben. Was ist mit den Jungs los? Warum tun sie sich in der Schule so schwer? Und was müssen wir für sie tun? Darüber diskutieren heute Fachleute bei einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Unter ihnen ist der Erziehungswissenschaftler Edgar Forster. Ich danke Ihnen für den Besuch hier bei uns. Ich danke Ihnen. Deutschland.